Transparenz für die Ohren. Ah, da macht's schon eine. Ach da, Schnappi, dankeschön. Also ich versuch's, ob's klappt. Es ist mein erstes Mal, dass es klappt jetzt mit der Software. Na gut, wenn Aufnahme läuft, dann nochmal herzlichen guten Abend. Wir öffnen die Polgef-Sitzung 20.05 Uhr. Geoffrey hat mitgeteilt, dass er ungefähr 20 Minuten später kommt. Deshalb habe ich die Moderation erstmal übernommen, werde die dann an Geoffrey übergeben, sobald er da ist. Und fürs Protokoll hat sich wieder mal Skara bereit erklärt, das Protokoll zu führen. Herzlichen Dank dafür. Und die Aufzeichnung macht heute Schnappi. Ein erster Versuch. Er versucht mal, ob das klappt. Dann können wir ja direkt zu Top 0 organisatorisches gehen. Da habe ich einen Punkt. Und zwar haben wir den Hanftag am 2. Mai. Dass wir das bitte mit bedenken. Fragt mich nicht genau, wie der Tag heißt. Das hat ja mal so einen englischen Ausdruck. Auf jeden Fall der Hanf Day oder sowas. Richtig, hast du das im Patch irgendwo? Meinst du den Club Marianne Marsch? Ich sehe ja bei 63. Sorry, ich habe das eingeladen. Okay, danke. Dann habe ich unter Top 0 organisatorischer noch einen Eintrag. Ich hatte letzte Woche schon was wegen Mailing nicht erwähnt. Von wem ist das? Ich glaube, das ist noch von letzter Woche und eigentlich hatten wir das doch schon geklärt. Ja, ist das hatten wir letzte Woche geklärt. Insofern, das kann endlich raus. Ich hab's mal im Protokoll gestrichen. Ist letzte Woche behandelt worden. Dann ist nur da, falls jemand Eintrage hat. Aber es ist erledigt. Gut, dann noch irgendwas zum Organisatorischen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu laufenden Projekten. Und jetzt käme eigentlich, Christoph, jetzt käme das mit dem Hanf oder Global Mariana Marsch. Da könnte man noch eintragen. Wenn du gegen genauer Termin weißt oder irgendjemand den weiß, dann bitte eintragen. Das ist der 2. Mai. Ah, ist glaube unser Protokoll. Gut. Christoph, gibt es da noch was Spezielles dazu zu sagen? Ja, es gibt einige Städte, die schon was machen. Scheint nicht der Fall zu sein. Frage noch dazu von der Zuhörer. Christus wollte gerade eigentlich noch was sagen. Irgendwie sind eure Verbindungen gerade nicht passend. Ich sagte nur, dass es am 2. Mai ist. Ich hoffe, man versteht mich. Ja. Jetzt deutlich besser, aber du hattest gerade noch angefangen mit einige Städte machen was dazu. Ach so, einige Städte machen es. Ich habe es leider nicht im Kopf. Die machen einen Aktionstag, haben vom P-Shop diese Hanfteile gekauft. Und, also diese Hanftüten und werden da Infostände dazu machen. Frag mich aber bitte nicht, welche Städte. Irgendwie höre ich andauernd Kommentare von der NSA. Ja, ja, das ist soweit ich weiß, nicht das Christos. Der wird immer wieder mal disconnected, ne? Nee, das ist, dass Christos die Text-zu-Sprache-Meldungen anhat innerhalb von Mumble. Wenn er die abschaltet, hören wir davon nichts mehr. Das bin ich, oder was? Oh. Ja, zu dieser Geschichte hier, es ist halt ein bisschen schade, dass das 3 vorher ankommt, weil ich hatte es jetzt gar nicht auf dem Schirm und ich hätte zumindest bei uns im Landesverband was anstoßen können. Da sind wir in dem Thema drin, wir wollen selbst auch was machen, aber halt nicht am 2. Mai, das schaffen wir jetzt auf keinen Fall mehr. War nur eine Ansprache. Es gibt auch einen Fracking Day. Der Bundesrat wird nächste Woche, nächste oder übernächste Woche über das Fracking dann entscheiden. Ich muss mal kurz einen Link raussuchen und dann werde ich das hier in den Chat reinschreiben. Sag's mir dann bitte nochmal, Christus, weil ich kann nicht dauernd den Chat mitlesen, wenn ich Protokoll schreibe. Mach ich. Gut, noch Frage dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zum nächsten Punkt. Frag deinen MDB. Eine Sache. Am 8.5. entscheidet der Bundesrat. Den Link werde ich der Skara per Twitter geben, damit du es dann reintust. Weil es für mich hier gerade schwierig, wo ich gerade bin. 8.5. wird der Bundesrat über das Fracking- und Bergbaurecht und etc. tagen und werden dazu eine Empfehlung wohl gehen oder entscheiden. Wäre nicht schlecht, wenn wir darüber auch, dass wir das auf dem Schirm haben. Dankeschön, Christus. Christus, noch was, was man jetzt behandeln sollte? Ich würde gerne auf diese Fracking-Geschichte, weil auch das ist was, gerade mit Bergbau und so, was im Saarland durchaus interessant ist. Wenn ihr da was Konkreteres habt, wäre das gut, zeitnah zu kommunizieren, weil das ist, da brennt auch die Zeit uns unter den Nägeln, auf jeden Fall. Also das ist nur noch eine Woche bis hin. Oder sagen wir mal anderthalb. Ich habe das eine, was die Pressemitteilung ist zum Bergbaurecht, habe ich mal reingeschrieben. Das steht auch alles im Bundesrat und im Bundestag drin. Das ist jetzt kein Wunder irgendwo. Skara, den Link aus dem Mumble-Chat habe ich schon ins Pad übertragen. Danke. Gut, noch Frage dazu an Christus? Ich habe jetzt halt zwei oder drei Sachen da reingepostet ins Pad. So, Christus, ich habe deine drei Links ins Pad übertragen. Zeile 71 bis 73. Noch Frage an Christus? Nee, auf jeden Fall mal für die Links. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Material, womit ich meine Leute anspitzen kann. Dankeschön. Gut, dann Christus, hättest du noch was? Also den IDP-Day am 15. Juni gehe ich mal von aus, wisst ihr alle. Da brauche ich nichts zu sagen. Ja? 15. Juni oder 16. Juni. Christus, jetzt bist du ganz leise. Ich sagte den IDP-Day. Am 15. oder 16. Juni-Schirm gehe ich von aus. Christus meint den International Day of Privacy, der auch zeitgleich mit der Marina Kassel zusammenfällt. Ja, den Talkery. Danke, lieber Philipp. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Prag, deinen MDB. Das wäre Michael, aber da steht schon drin, keine neue Antwort. Michael, möchtest du nur was dazu sagen? Nee, mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Ich habe noch was zu sagen. Wir haben hier bei uns im Kreis die MDBs angeschrieben. Das ist aber ganz aktuell. Nee, die schreiben wir am 1. Mai an. Da kommen also hoffentlich dann noch weitere Antworten. Sonst noch Anmerkungen zum Frag deinen MDB? Gut, dann kommen wir zum Freiheitsserver, Pirat Flash. Genau. Nähere Informationen zur Initiative sind in Zeile 84 verlinkt und zum Status Quo. Das Wichtigste ist ja jetzt mit, dass die zwei Stellenausschreibungen veröffentlicht und verbreitet werden. Ich habe dazu jetzt ja so ungefähr in den letzten 8 Wochen drei E-Mails abgeschickt und gebeten, dass diese zwei fertigen Stellenausschreibungen auf dem Vorstandsportal landen. Leider sind die noch nicht auf dem Vorstandsportal gelandet, aber da sind stattdessen zwei andere Stellenausschreibungen gelandet am 18.04. Und ansonsten, genau, als nächstes das Bundes-IT-Treffen, da habe ich bislang noch nichts Neues von Paki gehört, auch wenn ich ihn deswegen kürzlich angepinkt habe. Und das ist im Grunde genommen alles, was soweit an dieser Stelle zu sagen ist. Gibt es Fragen an Flash zu dem? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann. Ich hätte eine Frage. Soll ich jetzt noch eine vierte E-Mail an den Vorstand schicken? Wegen der Stellenausschreibung? Um welche Stellenausschreibung geht es denn genau? Wenn ich schon mal hier bin. Es geht um die Stellenausschreibung für ein Webseitenteam für diese Initiative und für ein Tech-Team, also ein Technik-Team. Technik-Team hört sich für mich nach Hermi an. Schick dir mal bitte direkt eine E-Mail, ja? Gut, dann mache ich es über Hermi. Vielen Dank für die Info. Nicht dafür. Also ist sie im Urlaub gewesen. Das auch mal bitte zu bedenken. Es kann sein, dass sie das jetzt beantwortet, wenn sie da ist. Ja, klar, kein Problem. Hauptsache, es passiert was im Ergebnis. Noch Frage dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir zum nächsten Punkt gehen. Und hier steht die SG Pressebund drin. Ich vermute, es geht um das Treffen in Weimar. Wer hat das eingetragen? Das war ich. Gut, dann Olaf, dann hast du das Wort als Organisator. Okay, also wir hatten am 25. und 26. unser Treffen in Weimar. Zweitägig war es Pressetagung der Servicegruppe Pressebund. Besprochen und koordiniert haben wir, wie vorgesehen, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Social Media Management der Piratenpartei. Das heißt also Strukturen, Prozesse, Schnittstellen, Ressourcen, Beteiligungen und Campaigning. Es ist viel passiert. Es war ein produktives und informatives Treffen. 50 Teilnehmende insgesamt, wechselnd, mal von Freitag auf Samstag da, mal von Samstag auf Sonntag oder die ganze Zeit. 14 Vortragende hatten wir. Die Referenten findet ihr hier in dem Pad, das ich per Link angegeben habe. Das Protokoll, das ist das Wichtigste als Ergebnis. Den Link habe ich hier ebenfalls eingesetzt. Besonders interessant wird es dann für euch, das nachzulesen ab Zeile 99. Eine Bitte an die Referenten an dieser Stelle, die aus dem Team PolGF Bund dort waren, die Präsentation bitte zügig auf der Wiki-Seite verlinken oder auch an mich schicken, so dass ich sie dann verlinke. Wir sind jedenfalls auf diesem Weimarer Pressetreffen einvernehmlich zu Ergebnis gelangt. Als nächstes hat der Bufo To-Dos und auf der Marina Kassel, die ist ja Mitte Juni, wird dann auch abgefragt, was umgesetzt wurde von dem, was wir uns vorgenommen haben. Es tut sich also einiges und ich danke an dieser Stelle allen, die mitgeholfen haben, dass das zum Erfolg wurde. Danke. Ich habe zu danken. Es war gigantisch und wir können auch gerne auf die To-Dos eingehen. Die To-Dos, die Empfehlung, die wir bekommen haben von der Bufo-Seite war, dass wir die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit zusammentun, dass wir die einzelnen SGs in der Öffentlichkeitsarbeit zusammentun, also sprich SG Presse, SG Social Media und wie die alle heißen, in eine Mailingliste und dass wir dann effektiv im Endeffekt arbeiten können, damit keine Verluste von Kräften und von Informationen passieren. Ich aus meiner Sicht sehe das als sehr, sehr wichtig an und unterstütze die Ziele, die wir in Weimar hatten. Also die Empfehlung. Da hätte ich noch eine Frage. Bei welchem Bundesvorstand wird denn diese zusammengelegte Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt sein? Wir werden einen Antrag stellen. Wir werden uns darüber nächste, also ich werde einen Antrag stellen und nächste Woche Donnerstag werden wir sicherlich öffentlich darüber mit den anderen Kollegen sprechen. Das wissen wir zu Bernd und mir. Christos hat gerade nichts verstanden. Ich sagte, Captain ich bin Brunch der Meinung, connected. Das gehört zu Bernd und mir. Also ich persönlich bin der Ansicht, das gehört zu der PolGF-Aufgabentätigkeit. Alles klar. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich kriege mal kurz rein. Hallo, schönen Abend zusammen. Ich wäre dann jetzt da, falls ich die Moderation übernehmen soll. Aber ich bleibe auch gerne still zurück. Mal den Klaus bitte weitermachen. Okay, nur noch eine kurze Frage. Ich habe den Punkt, den ich oben eingetragen habe, durchgestrichen. Habt ihr den bearbeitet? Geoffrey, der Punkt hat man mal festgestellt, dass letzte Woche schon bearbeitet war und deshalb haben wir ihn gestrichen. Nicht, wenn ich mich recht entsinne. Also da ging es jetzt um was anderes. Da geht es jetzt nicht um die Mailingliste, die wir benutzen, sondern die anderen zwei überzähligen. Ja gut, ich nehme es mal auf die To-Do, wenn wir jetzt hier durch sind. Wir sind im Augenblick im wichtigen Thema, dann können wir nochmal hochspringen und uns nochmal durchlesen und vielleicht, dass es doch was anderes ist und dann doch noch behandeln. Ich habe es ja nicht gelöscht, sondern nur gestrichen. Ist auch in Ordnung, dann bleibe ich jetzt still zurück. Wenn ich mich da kurz einmischen dürfte, Klaus, kannst du irgendwie die Geräusche bei dir im Hintergrund abstellen? Das rauscht, das klingt wie wenn da ein Fernseher an wäre oder so. Für mich ist es sehr anstrengend zuzuhören. Apropos, was war mit dem Punkt, den wir gestern besprochen hatten? Langsam. Erstmal Skara, sorry. Ja, ich habe hier jemand Schwerhöriges mit in der Wohnung und ich muss eine Tür zumachen. Gut. Jetzt erstmal noch Frage. Also SG Presse Bund, dass Olaf da zu Ende kommt und dann, Danny, weiß nicht, war deine Frage jetzt zu diesem Punkt? Danke, war durch. Die eine ja, aber die wurde ja beantwortet. Die nächste wäre zu einem anderen Punkt. Gut, ist der noch auf der Liste schon entdeckt oder müssen wir den noch eintragen? Noch nicht entdeckt, aber wir hatten darüber gesprochen, dass Joffrey ja immer diesen Digest macht für die Landesverbände. Und da war die Frage, ob der irgendwie sinnvoll ist für die PolGFs bei der Vermittlung der Informationen, die sie hier mitnehmen, ob die den gebrauchen, ob die den einsetzen. Und dann nochmal grundlegend die Frage an die PolGFs, wie sie diese Informationen, die sie hier reintragen, wo sie die herbekommen und wie sie die von hier aus dann in ihren Landesverbänden verteilen. Ich denke, da wird es vielleicht auch Unterschiede geben zwischen den einzelnen Landesverbänden. Und das wäre für uns mal sehr interessant zu erfahren, wie denn die Kommunikationswege tatsächlich laufen. Wie ich jetzt an die Information komme, willst du von mir wissen oder ist das jetzt für die PolGFs? Eigentlich für alle. Also der Punkt ist natürlich, dass ich halt selber sehr wenig weiß, ob die Dinge, die ich schreibe, gelesen werden, weitergegeben werden und auch aufgegriffen werden. Und ich hätte gerne mal ein Feedback dazu. Also ich lese die Teile immer, wenn ich nicht da bin, finde ich das extrem wichtig, die Digest, das zum einen, zum anderen die Informationen, gibt es Leute, die mir die zutragen, das heißt, wie jetzt die einzelnen Tage zum Bundesrat, Bundestag, suche ich mir entweder im Bundesrat oder Bundestag raus, was es da für Vorlesungen gibt, für Beschlussmöglichkeiten, die suche ich raus und die kopiere ich halt rein und IDP Day oder so elementare Sachen, die weiß ich einfach. Keine Ahnung. Reicht das von meiner Seite? Erstmal schon ein nettes Feedback, danke, ja. Wie sieht's mit den Elfhaus aus? Das wäre auch sehr spannend für uns. Flo, du hast Push-to-Talk. Nochmal Push-to-Talk, bitte. Ja, ich meine, im Prinzip kann ich mich dem Christos anschließen. Ich versuche zwar eigentlich immer da zu sein, aber falls ich mal nicht da bin, ist natürlich auch für mich dieser Digest wichtig. Und wie läuft bei euch so die Kommunikation? Also wenn du jetzt zum Beispiel von hier eine Aktion erfährst, wie kommunizierst du den weiter an deinen Landesverband? In welcher Form? Das wäre noch so das Ding, was uns interessieren würde. Ich schreibe es währenddessen in unser Protokollpad. Also wir benutzen immer das gleiche Protokollpad und da werfe ich die Sachen rein und das bereitet unser Generalsekretär quasi für die nächste Sitzung vor. Das ist relativ informell. Aber durch das, dass ich direkt mitschreibe, mache ich da im Prinzip so eine Art Stichpunktezettel. Das funktioniert ganz gut. Also für Bayern kann ich Folgendes sagen. Ich verfolge ja diese Sitzung intensiv mit. Für mich ist der Digest trotzdem wichtig und das, was relevant ist, geht in die Mumble-Sitzung, die wir haben. Wir treffen uns jeden Mittwoch und wenn es nötig ist, auch montagabends im Mumble, sodass also wöchentlich Informationen ausgetauscht werden. Außerdem haben wir zum Beispiel über Twitter diese Gruppenfunktion schon längst etabliert. Das heißt also, zwischen den Zeilen, zwischen den Zeiten tauschen wir uns über da aus, was Sache ist und wie wir bei bestimmten Sachen verfahren. Der Kommunikationsfluss ist da also unübertroffen in dem Sinne. Unübertroffen gut. Dann danke ich für den Input. Möchte noch andere Länder-PolGFs darauf antworten? Ja, gleich kurz für Brandenburg noch. Ich bin ja leider nicht immer da, wenn ich es schaffe. Schreibe ich auch so eben, wie das vorhin gesagt wird, meistens das Wichtige, was ich so für Brandenburg sehe, raus, gebe das dann über die Landesliste, Mailingliste durch. Ganz wichtige Sachen auch direkt an manche, wo ich weiß, dass das für die haben da vielleicht schon bestimmte Sachen zur Aktion in Planung, an die entsprechenden Untergliederungen. Und ansonsten, wir haben auch ab und zu mal Zuhörer hier, die das auch weiterleiten. Das klappt eigentlich ganz gut. Insofern, wenn ich mal nicht da bin, hilft das eigentlich auch mit so als Gedächtnisstütze. Gibt ja so viel Informationen hin und her und gerade in Brandenburg wurden ja so etliche zusätzliche Kommunikationsmedien noch geschaffen, dass man selbst gar nicht mehr so wirklich durchsieht. Das hat aber andere Gründe. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Für Hessen, es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. ich finde die Digest gut, auch wenn ich nicht immer da bin, oder weil wenn Pegida mal am Dienstag demonstriert. Ja, ich versuche manchmal Sachen weiterzugeben, klappt nicht immer, ist verbesserungswürdig. Manchmal stelle ich die Digest weit auf die Mailingliste. Wir haben aber in Hessen so Trolle, die Leute interessieren sich irgendwie gar nicht dafür. Vielleicht sollte ich dafür stärker Werbung machen, was hier passiert. Ja, also ist verbesserungswürdig von meiner Seite aus nur dazu. Von Rheinland-Pfalz kann ich ganz kurz sagen, ich hatte mal angefangen, Protokolle zu schreiben, was wichtig ist oder was ich gemeint habe, was wichtig ist. Habe das bei uns auf die Hauptmailingliste gesetzt, aber ich habe das bewusst ein bisschen einschlafen lassen, weil durch die Polgef-Protokolle, durch die Digest auf vielen Kanälen dann immer wieder Sachen redundant sind. Deshalb macht das in meinen Augen keinen Sinn, wenn Leute immer mit den gleichen Informationen mehrfach gefüttert werden. Jo, Klaus, machst du dann weiter? Jo. Okay, jetzt noch Frage dazu. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Webseiten-Update. Wer hat es eingetragen? Ich habe es eingetragen, aber es kann auch gerne jemand, der am Wochenende in Weimar war, was dazu sagen. Olaf, möchtest du das machen oder Christos? Oder? Tja, eine gute Frage beziehungsweise ein guter Input. Es ist ja jetzt, wo wir uns dafür entschieden haben, mal die richtigen Fragen zu stellen und dann auch die Antworten, die wir gegeben haben, wie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit demnächst strukturiert werden könnte oder organisiert ist besser gesagt, ist es im Fluss. Darum eine Antwort jetzt darauf zu geben, könnte vielleicht in einer Woche oder in zwei Wochen überflüssig sein, weil da die Organisation, glaube ich, alles bewerkstelligen kann. Mal übertrieben positiv formuliert. Kann man mich gut hören? Ja. Jo. Danke. Ja, ich habe ein neues Headset, deswegen irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich war auch in Weimar und es ging um die, also ich sollte einen Vortrag darüber halten, über diese Sache, den habe ich verpennt. Auf jeden Fall, der Punkt ist, dass die Sache angeleiert ist. Es hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die das Webseiten-Upgrade in Angriff nehmen wird. Der Danny hat, glaube ich, einen Link zu einem Pad reingepostet, wo am Ende ein paar Fragen bzw. Hausaufgaben sind. Und da würde ich die Landesvorstände beziehungsweise die öffentlichkeitsarbeitsrelevanten Leute gerne bitten, dass sie sich das durchlesen und ihr Feedback dann an die Liste schicken, dass wir das angehen werden. Es wird sich in den nächsten Wochen, glaube ich, diese Gruppe zusammenfinden und dann anfangen, daran zu arbeiten. Ja. Jo. Um noch einen Satz, um das nochmal klarzustellen, es geht um ein Upgrade des WordPress-Themes Piratenkleider, was ja viele Gliederungen innen, aber auch außerhalb von Deutschland verwenden. Und da hättet ihr dann jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, wir verwenden das, wir bräuchten aber eigentlich noch diese und jene Funktion. Oder hey, ich mache das beruflich, ich würde da gerne mitarbeiten und alle solche Sachen bitte dort zusammenfassen. Ihr werdet als Landesverbände auch nochmal angeschrieben, sodass ihr euren Input damit einbringen könnt, damit wir da ein erfolgreiches Update haben, um dann 2017 oder 2016 schon, je nachdem, wie flott wir sind, für die Wahlkämpfe vorbereitet zu sein mit einem schicken neuen WordPress-Theme und mit vielen neuen Funktionen. Das Thema Corporate Identity würde da auch eine Rolle spielen eigentlich, ne? Richtig. Design bitte. Nicht Identity, das ist was anderes. Erich, ich war auch in Weimar und auch das, das tut es auch, also auch das ist mit angedacht. Das Ganze soll bereits bis zum Bundesparteitag, soll eine Vorbereitung getroffen werden, soll was ausgearbeitet werden und das dann sogar auf dem Bundesparteitag vorgestellt werde, natürlich die ganze Partei und auch der Parteibasis, dass die darüber mal befinden kann, wie sie das findet. Ja, ist klar soweit. Ich meine, ich war ja auch in Weimar. Ich wollte nur, dass es hier quasi, dass die Vokabel hier in diesem Ding mit drinsteht, weil letzten Endes ist das für mich schon was ganz, ganz Elementares, eben da was, so einen gemeinsamen Auftritt versuchen hinzukriegen. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wäre Moment mit dem ersten Top durch und kommen wir zu Top 2. Das wäre die Polgef-Berichte. Und hier gleich zu Anfang wieder unser bundespolitischer Geschäftsführer, Christoph. Ja, ich war letztes Wochenende in Weimar. Christoph, das habt ihr ja mitbekommen. Letzte Woche habe ich auch da. Oder hört er mich nicht? Jetzt besser? Jetzt besser. Ich sagte, am Wochenende war ich in Weimar. Letzte Woche habe ich auch Dinge getan. Da musste ich noch gucken, was ich genau gemacht habe. Als nächstes habe ich, davor das Wochenende war ich TTIP, habe ich eine TTIP-Rede in Kassel vor, ich glaube, 2.500 gemacht. Das Besondere daran war, dass der erste Vorsitzende der Linken mitgeredet hat, also als nicht Vorredner, sondern ein Redner vor mir oder zwei, das weiß ich ja nicht mehr. Dann war ich am Sonntag auf einer LPT in Gelsenkirchen. Ich werde am 1. Mai in Saalfeld an die Nazi-Veranstaltung reden. Dann am nächsten Tag bin ich in Bremen und darauf den Tag bin ich im Bremerhaven am 3. und habe dort Reden. Es ist Endspurtparty oder was genau die Bremer da machen. Und in Saalfeld wurde ich halt von den Thüringern gefragt und ich finde das halt ganz gut, dass ich selber griechischer Staatsbürger bin, finde ich das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man gegen irgendwelche Rechte da mal eine Rede hält. Das ist so der Plan bis nächste Woche. Wir sind eingeladen worden zur japanischen Botschaft und dort möchte uns ein Abgeordneter kennenlernen, der Seko und ich werden am Donnerstag dort sein, genau. Also am Donnerstag fahre ich nach Berlin und dann abends nach Erfurt und dann nach Saalfeld. Also ich habe einige Städte in den nächsten Tagen vor mir. Gibt es dazu Fragen? Ja, von mir kriegst du es am Donnerstag. Bis wann dauert es in Berlin am 30. Also ich habe den Termin um 14 Uhr, um 13.30 Uhr in der japanischen Botschaft. Ich glaube, der geht 3 Stunden. Ich kann da nicht gleich sagen, ich hau ab. Also ich werde dann abends irgendwo mal in Erfurt sein. Also sprich, ich hoffe, keine Ahnung, Berlin, Erfurt, was weiß ich, wie lange das dauert, 2 Stunden. Und dann bin ich da. Alles klar, danke schön. Das war bloß, dann finde ich noch einen Anschlag auf die Vorkappe, aber damit kommt sich jetzt erledigt. Du meinst diese Tanzdemo-Geschichte in Saalfeld oder Erfurt, gell? Nein, bei uns in Erfurt läuft seit heute über 3 Tage so ein offener Campus, das ist von der Uni hauptsächlich organisiert und wir besetzen die Straße, das ist eine Vorbereitung eben auf den 1. Mai gegen die Rechte, weil die in Erfurt auftreten wollen, wo wir auf Saalfeld hinweisen, wo wir auf Hüttburghaus am 3. hinweisen und so weiter. Und da hätte ich, das geht mir am Donnerstag auch noch bis 15 Uhr bzw. 16 Uhr und da hatte ich mal schon mal einen Redeslot für dich angemeldet, aber ist okay. Das schaffe ich nicht, Klaus. Also schaffe ich nicht von Berlin. Wenn um 14 Uhr das schaffe ich nicht. Ist okay. Warum sagt ihr? Ich hätte einen Anschlag auf dich vorgehabt, aber das hat sich dann erledigt, wenn du in Berlin bist. Okay. Gibt es noch Fragen? Da keine Frage an Christoph, denn eventuell Bernd, kannst du was sagen oder möchtest du noch was hinzufügen? Nee, ich ergänze da nichts weiter, ähnlich ereignisreich, nur eher im Background. Also wie bei Christoph meine ich jetzt. Okay, dann vermute ich auch keine Frage an Bernd. Scheint nicht der Fall zu sein, denn würden wir zu den Länderpolgefs gehen. Da ist Baden-Württemberg, dort steht entschuldigt wegen Landesvorstandssitzung, dann Bayern. Olaf, du darfst wieder. Ja, danke. Wir haben im Moment immer noch viel Formalfu. Das hält mindestens den halben Landesvorstand in Atem. Aber es gibt auch andere Entwicklungen. Also wir haben aus der Weimarer Pressetagung mitgenommen an Output, also dass wir auch in Bayern eine Straffung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den LV vornehmen werden. Das ist also wahrscheinlich, insbesondere damit wir dann Kampagnen und Großveranstaltungen mit mehr öffentlicher Resonanz fahren können. Derzeit laufen einige Vorbereitungen auf Sachen, die sich auch auf den Bund auswirken. Neben dem Volksbegehren, das ja noch bis März kommenden Jahres läuft, also dieses für eine unabhängige Justiz in Bayern, bereiten wir uns auf die Marina Kassel vor. Da möchten wir einen Slot belegen. belegen. Dann bereiten wir natürlich auch den Bundesparteitag vor, der Mitte Juli in Würzburg stattfinden wird. Da ist die Organisation angelaufen. Anfang September werden wir wahrscheinlich unseren Netzpolitikkongress in Kombination mit dem Bayern-Plenum in München haben. Da läuft die Organisation. Dietmar Hölcher ist der Ansprechpartner hierbei. Wir haben aber auch den Landesparteitag vorzubereiten, Ende September, ungefähr in der Kante. Die ersten Vorbereitungen sind schon auf dem Weg. Ihr seht also, es ist eine Menge zu tun in Bayern, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben dran, auch politisch zu wirken. Was wir an Terminen jetzt hinter uns haben, das ist zum Beispiel auch ein großer Stammtisch in Gauting. Da ging es also darum, dass mehrere KVs daran teilgenommen haben mit dem Landesgensek und dem Landesschatzmeister. Um eben politische Aktionen oder Kampagnen auch, die wir jetzt testen, zu besprechen. Wir wollen also so vorgehen, dass wir erst einmal im Kleinen eine Kampagne mit den Mandatsträgern durchführen, um zu gucken, na, wie weit können wir denn gehen? Inwieweit können wir unsere Piraten wieder zum Mitmachen bringen? Und wenn das klappt, wenn das den gewünschten auch animierenden Effekt hat, dann können wir Größeres planen. Nun gut, also unter anderem läuft eben auch eine Krypto-Party mit unserem Landesdatenschutzbeauftragten. Dafür wird regelrecht Werbung gemacht, auch in Printmedien. Wer bei der Weimarer Pressetagung war, der wird auch wissen, dass wir das mit der Politik 1.0 durchaus ernst nehmen. Also Ansprache der Bevölkerung auf der Straße mit Piraten-Signet. Und wenn wir eine Veranstaltung haben, dann steht eben drauf Piraten und nicht irgendwas anderes. Gut, das soll es erstmal gewesen sein, bis auf den Hinweis, dass ich in den nächsten 3 Wochen in Australien beruflich bin. Das heißt, unser stellvertretender politischer Geschäftsführer, der quick-muntere David Kritschek, der wird mich hier vertreten. Und ich danke schon mal, wenn es weitere Fragen gibt, einfach fragen jetzt. Ja, eine Frage. Wie habt ihr die 4% in Bayern geschafft? Bitte nochmal, ich habe das akustisch nicht verstanden. Wie habt ihr die 4% in den Umfragewerten, in den letzten Umfragewerten geschafft? Indem wir konsequent uns konzentrieren auf eine Strategie, nicht irgendwo unsere Kräfte zerfasern und auch mit den Vermittlern unserer politischen Inhalte sprechen. Das heißt also, die direkte Kommunikation nicht per E-Mail oder per Twitter, sondern Ansprache face-to-face mit den Journalisten, und irgendwann fruchtet es. Also das, was beispielsweise im Europawahlkampf passiert ist, dass also der Bayerische Rundfunk exklusiv über uns berichtet hat, das versuchen wir also weiter zu pflegen, zu hegen und das Vertrauen kontinuierlich aufzubauen. Ist vielleicht eine Strategie, die auch bei anderen fruchtet. Ich maße mir aber nicht an, anderen Tipps zu geben, wie sie ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir können jedenfalls darauf, und dafür danke ich dir für diesen Input, verweisen, dass wir zumindest in den Umfragen jetzt signifikant hoch liegen. Also 4% ist schon, kratzt schon an den 5%. Und wenn wir das zumindest noch etwas heben können, dann ist es wahrscheinlich, dass wir im nächsten Jahr zu dieser Zeit immer wieder gefragt werden, auch von der Presse, dass wir also nicht mehr hinterher rennen müssen, sondern dass die Leute auf uns zukommen. Und wenn wir diesen Zustand erstmal erreicht haben, dann sind wir wieder glücklich. Danke dir, das würde ich mir dann bunt vorstellen. Danke. Gut, noch Frage an Olaf? Dann danke ich dir, Olaf. Auch nochmal von meiner Seite für das Pressetreffen Weimar, für die Organisation, ein Dankeschön. Dann kämen wir weiter zu Bremen. Berlin. Keiner da, denn Brandenburg? Ja, hallo. Ich habe schon ein bisschen was reingeschrieben. Landesparteitag war schon das letzte Mal angekündigt. Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber Gäste und Helfer sind natürlich immer gern gesehen. Ansonsten, Kommunalpolitik läuft weiterhin ganz gut an nach den Kommunalwahlen vor einem Jahr. Und Was noch nach wie vor vollkommen da niederliegt, ist leider die Politik auf Landesebene. Lässt sich nicht viel motivieren. Das ist auch dem geschuldet. Ich habe es mal mit dazu geschrieben, obwohl es vielleicht nicht unbedingt hierher gehört, dass wir eben halt sehr viele Untergliederungen handlungsunfähig sind. Das heißt also, die haben keine gültigen Vorstände zurzeit. Und das Problem ist, wir haben auch der Landesvorstand hat eben halt etliche Formalfußsachen zu klären, da diverse Klagen zu tätigen sind, beziehungsweise anhängig sind. Und das ist alles nicht so besonders positiv, wenn man politische Arbeit machen will, aber doch offensichtlich notwendig. Insgesamt haben wir 70 Stimmberechtigte, knapp über 70 stimmberechtigte Mitglieder im ganzen Land Brandenburg zurzeit. Von ca. 723, nur um mal die Dimension klar zu machen, wie viel da einfach noch da ist. Und wie gesagt, die meisten von den Zahlern sind auch aktiv im Kommunalbereich und somit sieht man die eigentlich auf Landesebene kaum. Leider. Wir haben aber trotzdem, geben wir nicht auf und versuchen ein bisschen was über Pressearbeit, Medien zu bespielen, dass wir zumindest attraktiv bleiben für Mitglieder, sich hier einzubringen und dass wir unsere Themen weiter vermitteln können. Und das ist zurzeit sehr schwer, sage ich so, wie es ist. Aber naja, wir geben nicht auf. Ja, das gut. Gut, danke schön an dich, Brandenburg. Noch Frage an Brandenburg? Ja, zwei hätte ich. Die erste, wie viel Kommunalpolitiker habt ihr reingekriegt und was sind das für Klagen? Also wie viel genau das jetzt sind, habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich mal kurz nachgucken. Das sind so um die 20 circa, würde ich schätzen. Die sind aber über das ganze Land verteilt, müssen sich mühsam vernetzen und klagen meistens in Bezug auf ein Mitglied dieser Piratenpartei, was sozusagen schon die Wahl des Vorstandes damals angefochten hatte. Dann das wurde abgewehrt, das ging dann in Revision. Und weiterhin haben wir noch bestimmte Ordnungsmaßnahmen, die wurden dann angefochten. Und es gibt jetzt eine Gliederung, wo wir feststellen müssen, dass diese wahrscheinlich handlungsunfähig ist. Und das müssen wir auch über ein Gericht feststellen lassen. Da möchte ich im Moment noch nicht zu sagen, weil das ist ganz frisch. Alles klar, danke. Dankeschön. Noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, weil ich im Chat sehe mehrere Fragen, auf welche Umfrage sich das bezieht in Bayern. Christos, oder den könntet ihr noch, Olaf, könntet ihr kurz was dazu sagen? Das ist eine übliche Umfrage. Bayern 3, was weiß ich, Forsa, einer der üblichen Institute, die das gemacht hat, uns auf 4% gesetzt. Ich müsste das raussuchen. Das ist übrigens auch in einem Beat, den ich ebenfalls retweetet habe, dokumentiert. Ich müsste jetzt aber nachgucken, wo ich den jetzt finde. Ja, geht mir, geht mir genauso. Das ist ja okay, Olaf und Christoph. Dann, wenn ihr das findet, einfach vielleicht unter dem Punkt einfach ins Pad den Link dazu eintragen oder den Hinweis dazu eintragen, dann können alle nachschauen. Jo. Dankeschön. Dann ich noch was dazu. Jo. Das Ding war bei Wahlrecht.de einfach eine Fehleintragung, das ist das Problem. Das war der Wert, den die AfD hat, der ist bei Piraten reingerutscht, weil die bei Wahlrecht.de auf der Umfrageseite Bayern die Piraten nicht drin haben, auf der Startseite aber schon. Also dazu kann ich nur eins sagen, mir ist es ziemlich egal, welche Werte wir in den Umfragen haben. Wichtig ist natürlich das Wahlergebnis am Wahlabend, beziehungsweise das offizielle, das vom Wahlleiter dann bekannt gegeben wird. Nichtsdestotrotz, wir spüren in Bayern einen Aufwind. Ob das jetzt bei 2,5 oder 1,7 ist, ist mir echt schnurzegal. Ich merke, dass die Journalisten auf mich zukommen, dass sie inzwischen Sachen von mir erfragen, ob das jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung oder mit dem BND oder mit der NSA zu tun hat. Wir sind wieder gefragt und wir können, wenn wir so weitermachen, dieses Image von Sandalenträgern und Zerrissenheit ablegen und wieder politisch wirken, wenn wir den Pfad weitergehen, zumindest in Bayern. Wir haben einen Landesvorstand, der nicht nur auf Konsens aus ist, sondern eben auch zielgerichtet seine Arbeit machen möchte. Wir werden noch von Formalfu quasi am Boden gehalten, aber sonst würden wir gerne die Düsen, die wir jetzt schon langsam eingebaut haben, irgendwann benutzen. Wenn wir erstmal diesen Formalfu hinter uns gebracht haben, dann glaube ich, geht's ab wie Schmidt-Katze, um mal einfach optimistisch an dieser Stelle zu sein. Danke. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Noch Frage dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn noch ein kleiner Rückschritt. Ich habe gerade gesehen, oben bei der laufenden Projekte habe ich leider den Wahlkampf Bremen übersprungen, weil da nichts eingetragen war. Gibt es da noch was dazu zu sagen? Ist da jemand da? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Da haben wir nämlich jetzt direkt auch bei der Projekt zu Bremen kämen. Ist jemand von Bremen da? Ich kann mal kurz für Bremen reden. Die haben am Freitag, am Samstag die eine Veranstaltung und am Samstag und Sonntag. Auf jeden Fall brauchen sie ganz dringend Unterstützung. Wenn ihr Leute hinschicken könnt, wenigstens die letzten anderthalb Wochen, wäre Weltklasse. Ja, und um die Leute zu motivieren, dass sie in Bremen am 2. hinkommen, es wird Thüringer Bratwurst geben vom Thüringer Grill kostenlos. Okay, so viel zu Bremen. Dann kommen wir zu Hamburg. Auch die tun Dinge. Dann Hessen. Schnappi! Ja, guten Abend zusammen. So, ich bin etwas erkältet. Insofern versuche ich mal mein Bestes. Ich habe einige Dinge im Pad eingetragen. Man kann es nachlesen, nur dazu. Wir bekommen immer schlechtes Gewissen, wenn Olaf erzählt, wie toll Bayern ist. sobald das Klonen erlaubt ist, klonen wir Olaf, dann wird halt auf 16 Landesverbände, dann haben wir es gut. Unser Landesvorstand wird zurzeit sehr viel gelähmt durch Landesvorstandsverwaltung und Dinge und andere Punkte, die unangenehm sind. Weshalb wir uns nicht wirklich viel politischen Spielraum außerhalb der Vorstandsarbeit erlauben können. Es wird aber trotzdem weiterhin inhaltlich gearbeitet. Bezüglich Kommunalwahlen gab es am Wochenende ein Real-Life-Treffen in der Landesgeschäftsstelle. Da hat der Volker Berghold teilgenommen, während ich in Weimar war bei der Pressetagung. Vielen Dank an die Organisatoren hier an dieser Stelle nochmal. Es gab Programm-Reset-Telcos, die schwach besucht waren mit nur 2 bis 3 Leuten, die dann praktisch das neue Programm ausarbeiten. Immerhin hat mein Antrag, der in Nordrhein-Westfalen für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, dieser Kinderantrag, den habe ich fast 1:1 kopiert für Hessen. Den wollte ich natürlich nie wirklich einbringen, aber immerhin haben Leute angefangen, über den Landesparteitag nachzudenken und gemeint, dann müsste man wieder normale Sachen eintragen. Das heißt, es sind einige mehr Anträge eingegangen, was mich gerade sehr freut in Hessen. Dann die nervenaufreibenden No-Fragida-Demos, die ziemlich einfach wütend machen. Sie nennen sich jetzt Freie Bürger für Deutschland. Am 20. Juni sollen ungefähr 1000 Nazis und Rechtsextreme nach Frankfurt kommen. Das wird noch ein ziemlich heißes Ding. Da hoffe ich darum, ob wir was auf die Beine stellen können. Da frage ich dann auch die anliegenden Landesverbände an, ob man da mitarbeiten könnte. Bavü, Rheinland-Pfalz, NRW, Bayern, weil da das wird ein heißes Eisen. Das Pressetreffen war in Ordnung, war super. Vor allem die Vernetzungsarbeit sollte nicht unterschätzt werden. Es ist sehr wichtig, finde ich, abgesehen von den Presseinhalten darüber zu diskutieren und auch zu erfahren, wie andere Landesverbände arbeiten. Und das ist ein sehr guter Impuls gewesen. Wir klären weiterhin bei der Freiheit statt Angst Vorbereitungen wegen der Finanzen. Wir wollen was spenden, dürfen aber nicht in der Weise spenden, wie der AK Vorrat es möchte. Das geht gegen das Parteienfinanzierungsgesetz. Das glauben sie uns nicht. Da haben wir leider sehr viel Gegenwind von ehemaligen Piraten, die dort aktiv sind. Das ist allgemein in Hessen so, gerade im Rhein-Main-Gebiet haben wir sehr viel destruktive Piraten oder vor allem ehemalige Piraten, die im Kommunalwahlkämpfen zum Teil auch gegen die Piratenpartei und gegen die Kandidaten schießen und schlecht reden. Und das dämpft die Motivation sehr ein. Und mehr erfahre ich auch morgen bei der Landesvorstandssitzung, weil ich bei der letzten Landesvorstandssitzung nicht da war. Insofern, falls es Fragen gibt, könnt ihr fragen. Ich habe keine Frage. Ich wollte mich bei allen bedanken. Ich habe leider jetzt gleich einen. Da kann ich nicht weiter mitmachen. Es tut mir aufrichtig leid. Ich werde nächste Woche versuchen, länger drin zu sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, dir auch. Ja, schönen Abend. Christoph. Achso, noch eine Anmerkung meinerseits. Ich werde die Arbeit im Social Media Team sehr stark zurückfahren aufgrund der von mir herbeigeführten Fails und Shitstorms und mich mehr wieder auf meine politische Geschäftsführertätigkeit oder das, was es eigentlich mit sich bringt, konzentrieren. Gut, Dankeschön. Dann kämen wir zum Mecklenburg-Vorpommern. Tut Dinge. Dann gehen wir weiter zu Niedersachsen. Thomas Gansko in Vertretung von Mike. Da ist was eingetragen, aber ich sehe Thomas im Augenblick nicht im Chat. Ne? Ich lese mal kurz vor über die Aufnahme. Nachtrag von letzter Woche. Ein kleiner Erfolg, denn seit ewigen Zeiten findet eine PM von uns mal wieder in ein großes Medium. Da gibt es einen Link im Pad nachzulesen. Und das andere bezieht sich auf Termine. Gut, soweit haben wir uns darauf geeinigt, hier Dinge nicht großartig vorzulesen. Gehen wir weiter zu Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es auch nur einen Eintrag, am 21. Mai eine Demo für Netzneutralität in Köln. Dann weiter zu Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend, kurz Planung für die FSA läuft bei uns. Die soll entweder am 16.05., aber es sieht eher so aus, am 6.06. in Mainz stattfinden. Ansonsten, ja, ich war auch in Gelsenkirchen auf dem Landesparteitag NRW, ich war in Weimar auf dem Treffen und ansonsten das Übliche halt, das Tagesgeschäft, Wahlkampf, Pressestrukturen, ja, und auch ein bisschen wie Schnappi, muss ich sagen. Ich beneide da an Olaf ein bisschen, dass sie wirklich im Vorstand so klare Linien fahren. Ich habe ein bisschen von Weimar angekündigt, habe ein bisschen auf die Listen geschrieben, bei uns strukturmäßig, aber ich glaube, da schwimmen wir noch ein halbes Jahr oder ein Jahr hinterher. Dankeschön. Noch Fragen an Rheinland-Pfalz? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Saarland. Ja, hallo. Also, zum einen, am 1. Mai werden wir bei einer Demo mitmachen, ist aber jetzt auch nicht so wirklich spannend. Dann noch eine Geschichte, also jetzt hier zu dem Pressetreffen, das wird sicher auch, dass sich auf die eine oder andere Weise bei uns niederschlagen. Aber auch da ist noch nichts spruchreif. So, das wichtigste Ding hier hatte ich schon eingetragen. Wir haben am 30.05. das nächste Barcamp. Diesmal in Homburg, in der Jugendherberge. Und wir haben recht viel Platz. Wir haben ziemlich große Räume. Das heißt, falls jemand, jetzt direkt an Enervigo, falls jemand aus der Westpfalz oder aus Trier da bei uns aufschlagen will, ist herzlich willkommen. Gut, das war's von meiner Seite. Dankeschön. Frage an Erich? Pat gibt's bisher noch eins. Ich arbeite dran. Okay, Dankeschön. Dann Sachsen. Tut Dinge. Dann Sachsen-Anhalt, tut auch Dinge. Schleswig-Holstein, tut auch Dinge. Dann last but not least, Thüringen. Dort übernehme ich ersatzweise mal für Jan, der heute scheinbar nicht kann. Also Thüringen gibt es auch nicht viel. Also wir sind gerade in der Vorbereitung auf diese Demos, die ja nur zwei in Thüringen angemeldet worden sind zum 1. Mai von rechten Veranstalter. Dann gibt es bei uns im Augenblick also intensive Gespräche mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, weil der Thüringer Vorstand die IT- und Mailing-Nutzungsbedingungen extrem verändern will. Da sind ein paar Dinge aufkommen. Das wird sich aber hoffentlich bis zum Landesparteitag klären. Denn was vielleicht anzumerken ist, am 3.5. Hat jetzt auch noch nach dem Mai, wir kriegen also keine Ruhe, weil am 1.5. gibt es also mit Saalfeld und in Erfurt Saalfeld NPD, beziehungsweise Dritte Weg, was ein extremer Ableger der NPD ist, und hier in Erfurt jeweils angemeldete Züge. Am 2.5. ist dann was angemeldet in Hildburghausen und am 3.5. möchte denn dieser Hogesa-Ableger, der sich ja etwas anders nennt, mit 500 Teilnehmern aus dem Bundesgebiet fortmarschieren. Und dann noch ein kleiner Hinweis auf eine Veranstaltung in Thüringen am 9.5. auch in Erfurt. Da wird zur Aktionswoche für Menschen für Behinderung, diese Woche läuft ja von Aktion Mensch und so weiter, über das Ganze wird es von uns also eine Veranstaltung geben, wo zum einen also unsere ehemalige Themenbeauftragte Ulrike Kohl auch nach Erfurt kommt und dort auch reden wird. Und wir werden so eine Geschichte machen mit einer Rampe von der Sozialhilfe, da nochmal Erfurter Geschäfte besuchen, immer wieder das für die Leute anzubieten, dass eben auch Rollstuhlfahrer oder Rollatorfahrer und solche Leute mal Geschäfte besuchen können, in die sie sonst nicht reinkommen. Das wäre es dann gewesen. Frage an Thüringer? Scheint nicht der Fall, dann kommen wir mal zu Top 3 Themenbeauftragte. Dort wäre Urheberrecht Bruno, sehe ich nicht. Oh, sorry Bruno, hab dich übersehen. Mea culpa. Es gibt jetzt aber nicht viel zu berichten, außer halt ja, diverse Dinge in Vorbereitung. TTIP-Aktionstag war ja sehr, sehr ja, erfolgreich, deutschlandweit. Da geht jetzt natürlich alles zu auf den nächsten Tag. Das wird dieser kulturelle Tag sein, wo der Deutsche Kulturrat zu aufgerufen hat. Da gucken wir mal, was wir für Aktionen machen. Ansonsten gerade viel in Vorbereitung neuer Aktionen. Dann unsere Klage gegen die GEMA. Da warte ich eigentlich auch jeden Tag, dass da ein neuer Schriftwechsel kommt. Ist aber bisher nicht da. Und das soweit zu den Beauftragungen. Ansonsten sind diverse Demos gerade in der Planung, angefangen von Seenotrettung statt Frontex und dann noch wahrscheinlich eine Veranstaltung bezüglich dieses BND-Abhörskandals beziehungsweise dieser Weitergabe von Firmendaten, dem Ausspähen von Firmeninformationen und Weitergabe. Das ist aber alles gerade so in der Mache und das hat jetzt auch nicht so unmittelbar mit meiner Beauftragung zu tun, sondern eher mit Berlin-Tätigkeit. Dankeschön. Fragen an Bruno? Scheint nicht der Fall zu sein, denn kämen wir zur Sozialpolitik. Die Arnold hatte sich entschuldigt, da ist aber was eingetragen. Ich habe aber vorhin Manfred Wolter gesehen. Ich denke, der Text in Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit ist relativ lang, auch für die Hörer später auch von der Aufzeichnung. Einfach im Pad nachlesen, ab Zeile 242. Dann gehen wir weiter zur Gesundheit. Klaus, ich würde dann aber doch gerne noch ergänzen, weil Gernot noch eingeschrieben hatte, dass diese dritte Flyer-Verteilaktion am 2.3. noch nicht ganz klar ist. Ich habe heute mit ihm nochmal gesprochen, wir sind ja eh in Kontakt. Ich gehe davon aus, dass das am Samstag dann stattfindet. Also da war er, glaube ich, etwas zu pessimistisch. Okay, dann in dem Fall, Miel, könnte man ja hier nochmal einen Aufruf an alle Vollgäste oder so irgendwas, hat ja vorhin schon Christoph auch gemacht, für diesen 2.5. in Bremen einen Aufruf, wer hinkommen kann. Dort soll eine Flyer-Verteilaktion stattfinden. Also, soweit ich weiß, in Briefkästen und solche Sachen. Die Flyer sind schon da. Man braucht bloß noch Manpower, um die wirklich zu verteilen. Und deshalb ein Aufruf an alle, wenn ihr vielleicht in eurem Landesverband oder sonst irgendwas noch Leute kennt, die vielleicht bereit wären, nach Bremen zu fahren, und die dort im Wahlkampf Endsport zu unterstützen. Dann nochmal hier der Aufruf dazu. Klaus, ich muss Sie leider noch korrigieren. Es geht nicht um Bremen, es geht um Bremerhaven, weil sich dort vieles konzentriert. Die Flyer werden in Bremerhaven verteilt. Und es war unklar, ob der jetzt noch fertig wird, weil einer überarbeitet wird, aber das sieht ganz gut aus. Und wir haben auch schon Zusagen für Samstag, personelle Zusagen aus Niedersachsen bekommen. Also ich bin da relativ optimistisch. Und wer in Bremen helfen mag und vor allen Dingen die Thüringer Bratwurst essen mag, der kann auch gerne nach Bremen. Richtig. Und ich kann euch versprechen, jeder, der kommt, der kriegt die Thüringer Bratwurst von mir höchstpersönlich serviert. Okay, so viel zum Werbeblock. Lieber einer mehr als einer weniger. Dann danke ich und sind noch Fragen jetzt zu Bremerhaven oder Bremen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir zur Gesundheit kommen. Da ist nichts eingetragen. Wolf Dietrich scheint nicht da zu sein. Dann wäre Umwelt. Bernd ist im Augenblick entschuldigt. Dann kommen wir zur Energiepolitik und dann bist du wieder dran, Michael. Ja, gerne. Einige Themen, die ich kurz ansprechen möchte. Zum einen ging ja durch die Presse der von Gabriel geplante Klimabeitrag für alte Braunkohlekraftwerke, wo er jetzt aber anscheinend schon wieder etwas zurückrudert nach massiven Protesten von RWE und Vattenfall. Kleiner Hinweis. Als die CO2-Zertifikate eingeführt wurden, wollte die Bundesregierung mal 30 Euro pro Zertifikat, sprich pro Tonne CO2 erzielen mit dem Zertifikat. Das hat ja Philipp Rösler dann ganz geschickt kaputt gemacht, indem einfach viel zu viele Zertifikate ausgeteilt wurden. Und da diese an der Börse gehandelt werden, je mehr Angebot, desto geringer der Preis. Die sind dann runter auf wenige Euros und ich habe heute nochmal geguckt, heute waren 6,4 Euro. Wenn man diese 20 Euro Klimabeitrag für die Braunkohlekraftwerke plus 6,4 Euro pro Tonne CO2-Zertifikat nimmt, dann ist man bei 26, also noch unter der Zielvorgabe, Zielmarke, die die Bundesregierung mal im Blick gehabt hat. Also das, was die Stromversorger im Moment gemacht haben, war wieder das übliche große Jammern. Wobei ich natürlich zugestehe, wenn die alten Kraftwerke, die auch schon abgeschrieben sind, jetzt noch einen Klimabeitrag zahlen würden, dann wäre halt der Erlös geringer. Ja, dann sind in diesen Wochen verschiedene Informationsveranstaltungen der Bundesnetzagentur zum Ausbau des Übertragungsstromnetzes. Thomas war vor kurzem bei der Veranstaltung in München, die er ziemlich als Frontalunterricht empfunden hat. Interessant war, dass sich ein Teilnehmer wohl während der Veranstaltung erinnert hat, dass der Präsident der Bundesnetzagentur vor ungefähr einem Jahr bei einer Veranstaltung des IFO-Instituts wohl geäußert hat, dass die Südlink-Trasse für Bayern eigentlich nicht unbedingt erforderlich wäre. Daraufhin hat man ihn ein bisschen festgenagelt und Thomas schrieb dann noch in einem Kommentar, also dass Herr Hohmann doch mit deutlich gestiegenem Blutdruck die Veranstaltung dann verlassen hätte. Die gleiche Veranstaltung ist jetzt am 5. Mai in Hannover. Da habe ich mich angemeldet, wobei ich die Thematik der Konverterstation in Halbemond thematisieren möchte. Es ist ja so, dass die ganze Region diese Konverterstation in Halbemond überflüssig findet. Wir versuchen seit mehr als einem Jahr zu thematisieren, dass man Emden-Ost, eine Konverterstation, die gerade aufgebaut wird, entsprechend ausbaut, was theoretisch möglich ist, zumindest, dass man intensiv prüft, ob man nicht an die Ausbaugrenze gehen kann, dann wäre Halbemond überflüssig. Und der Landkreis hat ja einen alternativen Standort vorgeschlagen. Beides ist jetzt im Rahmen des Konsultationsprozesses auch eingereicht worden, bekannt. Trotzdem ist die Überarbeitung des Bundesnetzentwicklungsplans, hat also keine Berücksichtigung gefunden, sondern man ist einfach bei diesem Standort in der Überarbeitung geblieben. Das heißt für mich, dass dieser ganze Konsultationsprozess natürlich eher aussieht wie eine Beruhigungspille für die Bürger, aber es ändert sich nichts. Und da werde ich doch intensiv nachfragen, wobei ich auch mit Tenet in Kontakt bin und eigentlich noch einen Hinweis bekommen sollte, wie denn die aktuelle Planung mit Halbemond jetzt ist. Ich habe aber vom Dr. Schneller noch nichts gehört. Dann hatte Bernd über Mailingliste uns aufmerksam gemacht auf eine neue Veranstaltung der Bürgerbeteiligung zur Ressourcenschonung. Ich habe aus der Pressemitteilung ein bisschen Text reingeschrieben, damit sich jeder was darunter vorstellen kann. Es ist geplant, dass 50 Bürger ausgelost werden zu 5 Veranstaltungen, Tagesveranstaltungen. Thema, wie können wir Ressourcen sparen, Autos teilen und so weiter, was da alles für Ideen sind. Und das, was in den Treffen erarbeitet wird, soll dann auch einfließen in einen sogenannten Bürgerrat. Und es gibt ein Online-Forum, an dem man sich dann mit Stellungnahmen, Eingaben beteiligen kann. Und wir werden es in AG Energiepolitik besprechen. Wie aktiv die Umwelt AG ist, weiß ich im Moment nicht. Aber es bietet sich natürlich an, dass wir da auch eine gemeinsame Stellungnahme abgeben. In Berlin der Termin war jetzt. In Hameln wird es wahrscheinlich nicht klappen mit der Beteiligung der Piraten. Ich habe da schon mal nachgefragt. Wie es in Düsseldorf aussieht, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass jemand sich da bewerben kann, sei es aus der AG Umwelt oder auch von den Landmitarbeitern vom Landtag. Ob sie ausgelost werden, muss man dann eh sehen. Aber es wäre schon schön, wenn wir zumindest bei einer Veranstaltung dabei sein könnten. Ja, letzter Punkt. Ich habe es ja schon mal angedeutet. Nicht nur der Offshore-Ausbau mit dieser Konverterstation, sondern auch der Ausbau von Windkraftanlagen an Land ist hier in unserer Region speziell, aber ich glaube in ganz Nordwestdeutschland und auch in Schleswig-Holstein zunehmend ein Streitthema. Heute Abend, ja, seit 10 Minuten läuft im NDR eine Diskussionsveranstaltung zwischen dem Bundesverband Windenergie und einem Zusammenschluss von inzwischen mehr als 100 Bürgerinitiativen und Netzwerken hier in Niedersachsen, die sich auch sehr kritisch zum weiteren Onshore-Ausbau äußern. Und ich denke, ich werde es mir dann im Podcast anhören und versuchen zu analysieren. Inzwischen kriege ich von den BIs eigentlich immer sehr schöne aktuelle Informationen. In dem Zusammenhang möchte ich ja gerne die Entschädigung oder die Wertverluste und Belastung von Anwohnern in der Nähe von neuen Onshore-Windparks thematisieren. In Dänemark gibt es da eine Entschädigungsregelung. Ich bin mit Hans-Jörg Rohwetter, der fließend Dänisch spricht, in Kontakt, damit wir die Gesetze uns nochmal anschauen, um auch wirklich zu wissen, wie die aktuelle Regelung ist. Und ich denke, in Deutschland muss man zumindest drüber reden, ob man hier nicht auch etwas zukünftig machen kann, weil die einen verdienen viel Geld, die anderen leiden. Das kann so nicht sein. Das war's von mir erstmal. Fragen? Gibt es Fragen dazu? Der meldet sich jetzt oder schweige. Scheine keine Frage zu sein. Birgit hat gerade mitgeteilt, dass er am Telefon ist im Augenblick, deshalb schieben wir ihn mal ans Ende. Und kommen wir zur Asylpolitik. Leonie, da ist einiges eingetragen, aber ich selbst Captain Veto im Augenblick nicht. Dann kämen wir zur Kultur. Lioness tut auch Dinge. Datenschutz, Patrick Breyer. NSE-Skandal, Jens. Und quer, Michael Melter. Dann Bildung und Forschung. Michael. Ja, ich bin mal wieder da nach 2 Wochen Abstinenz. Was hat sich getan? Wir hatten jetzt hier Landratswahlkampf gehabt. Da habe ich natürlich unterstützend gewirkt. Dann bin ich weiter dabei und mache weiter Termine, was Vernetzung im Bildung, Wissenschaft und Forschungsbereich nach extern ist. Also mit Dachverbänden und sowas bin ich auch dran. Mitarbeit am Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2016 in Hessen haben wir so gut wie abgeschlossen, für den Bildungsbereich auf jeden Fall. Anstehende Termine. Ja, wir hatten jetzt am Samstag, wie der Schnappi schon sagte, einen Fahrplan für die Kommunalwahl. Da hatten wir gesagt, dass wir Leuchtturmprojekte brauchen. Und meine Idee ist es halt, an der Schule mal Freifunk einzuführen. Da muss ich nur überlegen, wie ich die Lehrer davon überzeuge, weil die sind ja da in dieser Sache Reichsbedenkenträger. Weil mit so einer Sache kann man auch andere Sachen wie OER und so weiter sehr gut transportieren. Was wir auch für die Kommunalwahl machen wollen oder wo ich dran bin, eine Infoveranstaltung zu konzipieren, analog zu dem, was wir vor anderthalb, zwei Jahren in der Pico NRW gemacht haben, für die Kommunalwahl Informationsveranstaltungen zu machen. Was heißt es? Was kommt da an Arbeit auf euch zu? Was muss man beachten bei Fraktionsgründung etc. pp., um die Leute zu motivieren, auf die Listen zu gehen und dass wir bei der Kommunalwahl zumindest die anderen Sachen oder die Ergebnisse, die wir jetzt schon haben, halten können und wenn es geht, natürlich zulegen können. Der Rest ist Standard, was ich immer reinschreibe, Programmentwicklung etc. pp. Was noch zu erwähnen ist, dass die Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion NRW immer besser funktioniert. Da gehen die Informationen in die ein und andere Richtung. Das klappt also hervorragend, das schreibe ich schon gar nicht mehr rein. Das war es eigentlich im Großen. Gut, danke dir. Anmerkung? Ich hätte eine Frage. Ja, Olaf, du zuerst. Ich finde diese Planung mit dem Freifunk an einigen Schulen als Leuchtturmprojekte hochspannend. Wenn es da Ergebnisse gibt, in welche Richtung auch immer, dann kommuniziere die doch bitte auch in dieser Runde. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das aufgreifen, solche Leuchtturmprojekte, allein schon das Wort hier in diesem Kreise, brauchen wir. Und wenn es sich durchsetzt, können wir das zu dem fügen, was wir unter Piratenwirken auch verstehen. Genau aus diesem Grund hat das vorgehabt. Also das war zumindest mein Gedanke. Da gab es auch noch andere Sachen, nur ich habe gesagt, ich will das mal versuchen anzugehen, trotz massiver Widerstände in den Schulen, weil die Lehrer und gerade Direktoren und Eltern, ja, dann sind die ja nur am Surfen und Urheberrecht und dann kommen diese ganzen alten und diese ganzen Ressortiments erstmal nach vorne und da muss man natürlich erstmal gegen angehen. Und dann kann man natürlich auf Vernetzung der Schulen hinweisen, Ausstattung und. Dann kann man das natürlich weitermachen. Wir hatten es vorgehabt, gerade auch für den Kommunalwahlkampf und die Verwendung in anderen Ländern, natürlich, klar, dafür ist es gedacht. Und gestatte mir doch diese Anmerkung, gerade an Schulen. Das Interessante ist, dass wir ja horrende Prozentzahlen auch in den Meinungsumfragen, wenn wir vorhin schon darüber gesprochen haben, haben. Gerade wenn es um junge Menschen geht und Schüler, da ist also das Piratentum in Anführungszeichen so weit verbreitet, dass wir eigentlich nur sagen können, hurra, wenn das funktioniert, super. Und das Argument von wegen, dann surfen die nur noch. Ich frage mich, was macht man denn eigentlich, wenn man twittert? Ja, nur das Problem ist, Freifunk ist ja kein Pirateneigentum. Das ist ja von den Piraten komplett abgekoppelt. Das muss man dann halt aber auch sagen. Ja, ja, aber in der Außenkommunikation wird das dann verschwimmen. Also diese Feinheiten, die werden meistens nicht mehr wahrgenommen. Wenn dann irgendwo nur noch das Piratenlabel bleibt im Kopf, dann ist mir das durchaus recht. Nicht nur dir. Zum Freifunk auch von mir die Frage. Und zwar war ich am Sonntag in der Sitzung der AG Migration Asylpolitik, weil Annette und ich auch privat in Entwicklungsprojekten engagiert sind. Und da kam die Idee auf, Freifunk für Flüchtlingsunterkünfte, weil die natürlich viel mit zu Hause auch kommunizieren möchten. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Da sind wir gerade dabei, bei uns im Landkreis, im Kreistag den Antrag zu stellen und auszuarbeiten. Das läuft schon. Weil ich habe da einen Mandatsträger, der sich gerade im Freifunk sehr engagiert. Und der ist da dran. Da werde ich auch darüber berichten, sobald da was Positives rumgekommen ist. Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch einen Input geben, was Rosenheim betrifft. Wir hatten zuletzt auch eine Presseveranstaltung der Stadt Rosenheim, der Verwaltung also, und da wurde uns gesagt, wie beispielsweise solche Unterkünfte auch ausgestattet sind etc. Meine Frage in dieser Runde galt natürlich auch dem Digitalen und wie man sich beispielsweise als Flüchtling dann, wenn man das möchte, informiert über die Geschehnisse in seinem Herkunftsland. In diesem Zusammenhang wurde dann gesagt, dass gerade die Stadtbibliotheken und andere von der Stadt zum Teil betriebene Institutionen Freifunk anbieten. Und ein Hinweis galt auch dem COMRO, also dem Verein, der in Rosenheim das freie Netz bedient oder installiert, gerade auch auf dem Weihnachtsmarkt, war eine Testphase. Da hat man dann herausgefunden, dass insbesondere Flüchtlinge dieses Netz dann oder diese Netze nutzen. Gut, danke schön. Noch Frage an diesen Block? Auch noch ganz kurz wegen den ganzen Flüchtlingsheimen und den Freifunk. In NRW gibt es doch auch irgendwo so Aktionen. Ich weiß nicht, wo das drin kam, aber ich glaube in der Flaschenpost oder auf der Piraten-NRW-Seite. Irgendwo habe ich was gehört, so ähnlich wie Rosenheim, dass die da auch sehr aktiv sind mit Freifunk. Also, ja. Vielleicht kann der Daniel was dazu sagen, der kommt ja nach mir dran. Ich bin ja jetzt nicht mehr der Letzte. Richtig. Zu diesem Block hätte ich was. Gut. Bin ich zu hören, KS? Ja, bist du. War also das gut für mich, danke. Und zwar bin ich seit letzter Woche sachkundiger Bürger für die Piraten hier bei mir im Ausschuss für Migration und Flüchtlinge und habe mich hier mit einem Nachbarn, der kein Pirat ist, aber die scheinbar sympathisch findet, jedenfalls von der Reaktion her, schon eine längere Weile damit beschäftigt, die Aktionen von den Freifunkern so zu unterstützen, dass wir das hier im Dorf machen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann geplant, in dieser Richtung was zu unternehmen, wer euch dann auf dem Laufenden halten, wie es bei uns läuft. Im Gegensatz zu den anderen Kommunen ringsherum, wo es richtig stinkt, habe ich ja einige Einladungen. Wünsdorf, schon über 1000 Leute wehren sich, aber da ist auch was ganz anderes am Laufen. Werde ich euch dann am Laufenden halten, ob das hinzukriegen ist hier bei uns, weil hier ist die besondere Situation, das Heim... Cool. Ist wahrscheinlich so nah an der Kommune, du gehst nur einmal über die Straße, Cola. Dass wir andere Bedingungen haben. Also alle Kontakte, die in die Richtung sind, interessieren Cola. Mich natürlich. Und als letzte Frage, Cola Break. Ist zu der Veranstaltung am 5. schon irgendwo etwas von den Piraten gemacht? Also die erste Frage, Cola, zu deiner Ausführung und das, was ihr vorhabt, das haben wir schon in der vorhergehenden Paul-Gebs-Sitzung immer wieder besprochen. Alles, was zum Thema Freifunk ist, läuft im Augenblick über den Bundesvorstand. Wenn du da Informationen hast, was da geplant ist, die sammle im Augenblick. Zu diesem Block. Also das letzte von diesem Block war Bruno Kramm, die Veranstaltung zu den Flüchtlingen am 5. Gibt es da schon was von den Piraten? Ja? Oder nur das, was von Peter rausgegeben wurde? Hast du mich gerade angesprochen? Ja, vorhin war ich nicht schnell genug oben, weil der KS mich ja schon seit Monaten blockiert. Also jetzt nochmal, weil ich war gerade hier beschäftigt. Entschuldige bitte. Das war ja jetzt so den Block Flüchtlinge und Freifunk. Gibt es zum 5. in Berlin schon irgendetwas, was von Piratenseite kommt? Nee, bisher noch nicht. Das wird alles jetzt kommen in den nächsten 2 Tagen, denke ich. Gut, prima, danke. Dann kommt ja nächste Woche noch pünktlich hier in die PolGF-Sitzung. Dankeschön, das war mein Anliegen an diesem Block. Dankeschön, Cola. Und das andere war... ich ignoriere dich nicht zum Beispiel die ganze Zeit freigeschaltet. Ad A und zum Zweiten wirklich diese Freifunkgeschichte. Nochmal die Bitte an dich, schreib einfach eine Mail an den Vorstand der Piratenpartei und teile es dann mit. Die Suche im Augenblick wirklich nach solchen Akronen und wo du das sammle, kanalisiere und dann immer das zusammenkriege. Will ich nicht so lange hier machen. Bei mir ist es die spezielle Bündelung, dass Flüchtlinge hierher kommen und dass ich versuchen werde, dass die sofort die Möglichkeit haben, ins Netz zu kommen und habe hier auch schon Rats-TV gemacht, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ja, danke für den Hinweis, da melde ich mich, das weiß ich. Okay, danke schön. Dann kämen wir jetzt zu Freie Netze, Daniel Wagner, wie angesprochen, aber da ist nichts eingetragen, ist er da? Das scheint nicht der Fall zu sein und dann wären wir soweit am Ende. Dann hatte ich noch versprochen, Birgit TKT aufzurufen. Die scheint immer noch zu telefonieren. Ah, hallo Birgit, ich habe dich gerade aufgerufen. Ja, sorry, ich hatte ein wichtiges Telefonat zu führen. Birgit, ich hatte gesagt, ich habe das mitbekommen und habe gesagt, ich schiebe dich ganz nach hinten, du kannst in Ruhe telefonieren. Ich habe fertig telefoniert. Dann bist du dran. Ich habe ja nicht viel zu berichten, weil ich im Moment hauptsächlich in Schleswig-Holstein unterwegs bin. Und als Aufruf sozusagen, wir arbeiten zurzeit, also die AG Landwirtschaft und die AG Umwelt arbeiten gerade zusammen und untersuchen mal unsinnige Umweltgesetze. Wollen auch ein bisschen schauen, ob die Nachbarländer das vielleicht besser machen. Und wer Lust hat, daran mitzuarbeiten, wem da irgendwas einfällt, weil das natürlich auch so ja auch ganz viele andere Bereiche, nicht nur Umwelt und Landwirtschaft betrifft, der sei doch bitte aufgefordert, sich zu beteiligen. Das entsprechende Pad habe ich verlinkt. Normalsitzung haben wir immer jeden ersten Mittwoch im Monat. Ja, danke schön. Frage an Birgit? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zum Punkt Informationen. Irgendjemand, der sich bemüßigt fühlt, noch Informationen loszuwerden? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann noch der übliche Werbeblock. Ich weise nochmal hin, wie es auch im Patch steht, auf die jeweilige Koordinatorenkonferenz. Und damit wären wir am Ende der Sitzung. Dann sage ich erstmal unserem Protokoll der SCARA herzlichen Dank und Schnappi für die Aufnahme. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.